1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitag, Nacht und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themen, Nacht wie immer freitags. Das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Petra und Petra ist 49. Morgen, Petra. Hallo Jürgen. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir, also ich war im Juli 2010 auf Fehmarn in Urlaub mit meinem Mann und meinem damals 10-jährigen Sohn. Mhm. Und mein Sohn wollte schon immer gerne tauchen lernen. Mhm. Und da haben mein Mann und ich ihn bei der Tauchschule angemeldet zu einem Schnuppertauchkurs. Mhm. Und dann ist diese Gruppe mit 6 Kindern und einem Erwachsenen in die Ostsee zum Tauchen gegangen. Und mein Sohn ist dann nicht wiedergekommen. Der Sohn ist nicht wiedergekommen? Und ein 16-jähriges Mädchen, was ebenfalls mitgetaucht ist, ist ebenfalls nicht wiedergekommen. Aber die Gruppe ist doch in Begleitung eines erfahrenen Tauchers. Ja, das haben wir auch gedacht, nur der junge Mann war bei Weitem überfordert mit dieser großen Gruppe, weil an diesem Tag ganz schlechte Sichtverhältnisse waren, das wir aber leider nicht erkannt haben, weil wir nicht mitgetaucht sind. Wie viele Leute waren das insgesamt? Also insgesamt waren es 6 Kinder zwischen 10 und 16 Jahren und ein Erwachsener. Das war im Juli 2010? Ja, ja. Und man hat deinen Sohn nie gefunden? Doch, er ist dann gefunden worden. Also als erstes ist das Mädchen vermisst worden und an Land gebracht worden, dort reanimiert worden. Und ungefähr 20 Minuten später, 15 bis 20 Minuten später, ist aufgefallen, dass mein Sohn auch noch fehlte. Und dann hat man auch meinen Sohn gefunden. Hat denn dieser, der das betreut hat, der überfordert war, wie du gesagt hast, hat er das denn während der Tauchgänge nicht gemerkt, dass einer fehlte oder es zwei sogar fehlten? Leider nein. Weil aufgrund dieser schlechten Sichtverhältnisse, so kann ich es mir nur erklären, und dann hat er Panik bekommen, wie das 16-jährige Mädchen plötzlich nicht mehr bei der Gruppe war. Ach, das hat er bemerkt, dass die dann... Ja, das muss er irgendwie, also Badegäste haben das Mädchen um Hilfe rufen hören und haben Bescheid gesagt. Und daraufhin ist halt dieses Mädchen geborgen worden und dann ist halt eine wilde Panik ausgebrochen und später, als der junge Mann nachzählt, stellt er fest, dass noch einer fehlte und mein das war leider mein Sohn. Ja. Wie alt war dein Sohn? Damals war er 10. Wäre fast 11 geworden. Wart ihr am Strand? Also mein Mann und ich sind in der Zeit zum Wohnwagen gegangen. Wir haben Campingurlaub da verbracht und haben eine Tasse Kaffee getrunken. Hm. Und als ich dann das Blaulicht von dem Polizeiwagen hörte, habe ich gleich gedacht, das ist irgendwas mit Maxi, das ist was mit Maxi und leider war es dann auch so. Ist diese Gruppe, hatten die Atemgeräte dabei? Ja, die haben eine komplette Tauchausrüstung, die, wie sich hinterher herausstellte, leider mangelhaft war. Ach so, das wollte ich gerade fragen. Hat man herausbekommen, warum er dann ertrunken ist? Also die Gerichtsverhandlung war erst vor 2 Tagen, also ausschlaggebend sind wohl die schlechten Sichtverhältnisse. Diese Tauchausrüstung, die mangelhaft waren, können nicht ursächlich für das Unglück bestimmt werden. Sprich, die Atemluft der Geräte war stinkig und hat eine rostige Brühe enthalten. Die Wartung, der TÜV ist also schon mehr als 10 Jahre überschritten gewesen. Mhm. Und die Tauchluft ist von dem Tauchlehrer selbst eingefüllt worden, leider mit einem Filter, der doppelt so schwer sein durfte, wie er sein durfte. Mhm. Und was hat, hattest du denn diesen Tauch, oder habt ihr, dein Mann und du, habt ihr den Tauchkurs zusammen mit dem Sohn gebucht? Wart ihr da? Ja. Was hattest du für einen Eindruck von dem Tauch? Ich hatte einen guten Eindruck von der Schule, weil auch viele Urkunden da waren. Mhm. Die Tauchschule besteht also schon seit vielen Jahren und es gab nie irgendwelche Vorfälle. Mhm. Es war halt eine lustige, gute Urlaubsstimmung und es sollte ja nur mal so ein Testen, so ein Schnuppertauchen sein. Also die sollten eigentlich auch gar nicht so tief tauchen dann? Die Tauchtiefe war 2 Meter bis 2,50 angesetzt. Was eigentlich ja gar nicht so tief ist. Ja, aber in diesen 2 Meter ist mein Sohn leider ertrunken, weil er ist erst 1,52 gewesen. War er ein guter Schwimmer? Ja. Mhm. Ja. Aber die Kinder waren ebenfalls auch völlig überbleit, sprich, die hatten überhaupt keine Chance, wieder hochzukommen. Mhm. Die waren überladen, meinst du, oder? Ja. Die hatten also doppelt so viel Bleigurte um sich rum, wie sie hätten haben dürfen. Ach so, das heißt, wenn er dieses Zeug vielleicht nicht an sich gehabt hätte, hätte er sich nach oben bewegen können und freistrampeln können vielleicht. Ja, das Mädchen, was ebenfalls ertrunken wurde, die hat sich sogar noch mal an die Oberfläche bewegen können und hat dort um Hilfe gerufen, aber es ist trotzdem nicht sofort gefunden worden, weil sie gleich wieder untergegangen ist. Du hast dann deinen toten Sohn am Strand gesehen. Also, ja. Hm. Wie nimmt man denn sowas auf? Ich hab's nicht glauben können. Mhm. Also was gibt's ja gar nicht. Mhm. Man fährt unbeschwert in den Urlaub und will ein paar schöne Tage haben und dann so etwas. Ja. Und fährt ohne den Sohn wieder nach Hause. Genau. Mhm. Ist dieser Junge euer einziges Kind gewesen? Wir haben noch einen größeren Sohn, war damals 20. Mhm. Und der ist das erste Mal nicht mit in Urlaub gefahren. Mhm. Der hat sich auch schwere Vorwürfe gemacht, dass er sagt, einmal bin ich nicht dabei und dann passiert sowas. Ja, aber es hätte ja sicher auch passieren können, wenn er dabei gewesen wäre und er nicht mit rausgeschwommen wäre. Ja. Alle machen sich irgendwie immer natürlich Vorwürfe, aber jeder macht sich Vorwürfe. Es war eine Verkettung wahrscheinlich von vielen unglücklichen Umständen. Ja. Jetzt jährt sich das bald oder in gewisser schon Zeit. Gejährt. Es ist jetzt 20 Monate her. Genau, zum zweiten Mal wollte ich sagen. Jetzt, ja. Ach so. Wir haben jetzt 2012. Ja. Wie geht es dir denn heute nach diesen Monaten, die jetzt vergangen sind? Ganz schlecht. Also jetzt ist auch gerade der Prozess gewesen und es ist alles nochmal bis ins letzte Detail besprochen worden und es ist gerade, als ob es gestern passiert wäre. Ja, da ist nochmal alles aufgebrochen und alles in Erinnerung gekommen. Wer trägt denn jetzt eigentlich die Schuld? Wer wurde schuldig gesprochen? Die Tauchlehrer sind schuldig besprochen worden, die sind auch verurteilt. Zu was sind die verurteilt worden? Wegen fahrlässiger Tötung. Der Vater, das ist Vater und Sohn, der Vater hat die Tauchschule betrieben und der Sohn war halt bei ihm beschäftigt. Mhm. Der Vater hat 18 Monate auf Bewährung bekommen und der Sohn 1 Jahr. Was empfindest du bei diesem Urteil? Laut unserer Gesetzesprechung können sie halt nicht mehr zu keiner Gefängnisstrafe verurteilt werden, weil sie sich vorher nichts haben zu Schulden kommen lassen. Wäre es für dich und deinen Mann oder für eure Familie eine etwas leichter gewesen, wenn die Strafe härter gewesen wäre? Ich weiß nicht. Zu Anfang habe ich gesagt, es ist eigentlich ganz egal, zu was sie verurteilt werden, weil der Maxi kommt nie wieder, ne? Egal was passiert. Aber irgendwie hat dieses Gerichtsverfahren das so in mir bewirkt, jetzt ist alles vorbei. Und die beiden können ihr Leben schön weiterleben, wie sie gerade wollen, weil es ist halt einfach nur eine Bestrafung zweiter Klasse, wenn man so will. Ne? Wobei ich ja glaube, wenn das einigermaßen sensible Menschen sind, werden die ihr Leben nicht schön weiterleben können, sondern werden ihr Leben lang diese Schuld mit sich herumtragen. Wobei sich die beiden nicht entschuldigt haben. Das wollte ich gerade fragen, die haben sich nicht entschuldigt. Also die sind von dem Gericht, der Richter hat ihnen mehrfach in den Mund gelegt, dass doch die Opfer mal eine Entschuldigung, mal ein Wort hören wollten, aber nein, sie können nichts sagen. Sie haben alles nur ihre Anwälte reden lassen. Sprich, der Inhaber der Tauchschule, der hat dann beim Schlusswort gesagt, er beruft sich auf die seinen Anwalt und es tut ihm leid. Aber der Sohn hat das nicht über die Lippen bringen können, dass es ihm leid tut. Was hast du denn für einen Eindruck in dem Gerichtssaal gehabt von diesen beiden Leuten? Also irgendwie der Vater kam mir ziemlich verliebt vor, so, der machte keinen guten Eindruck auf mich. Mhm. Ich habe ihn ja kennengelernt als der tolle Tauchlehrer, der die tollen Tauchkurse macht und lockere Urlaubsstimmung und nochmal Geplaudere. Den habe ich sowieso am Anfang gar nicht wiedererkannt. Mhm. Mhm. Wie ist das jetzt bei euch in der Familie? Wie sprichst du oder sprichst du überhaupt mit deinem Mann über das Unglück noch? Ja, wir sprechen auch. Wir haben lange Zeit gar nicht miteinander gesprochen. Es hat natürlich alles, es hat alles hier durcheinander gebaut. Mhm. Ich habe ja im ersten Jahr überhaupt gar nicht erkannt, dass ich überhaupt noch einen Mann und noch einen Sohn habe. Es war ja eigentlich gar niemand mehr da. Ich war einfach nur ganz alleine. Wie meinst du das? Ich habe mich nur noch alleine gefühlt. Ich habe nur noch mich und mein schweres Schicksal gesehen. So langsam kommt das wieder, dass ich merke, es sind ja noch Menschen um mich rum. Mhm. Wie war das eigentlich dann damals? Der Junge lag dann tot am Strand? Nein, der ist gefunden, der ist auf ein Beiboot gebracht worden und mein Mann ist dann durchs Wasser gewadet und zu ihm hingegangen und da ist er gerade reanimiert worden. Ach so. Und ist dann später auf einen Seenotrettungsdampfer gebracht worden, wo er weiter mit an Maschinen bearbeitet worden ist und der Hubschrauber stand bereit und wir standen also stundenlang und haben nur als gewartet, soll denn der Hubschrauber abfliegen und wenn ja, wird dann Maxi mitnehmen und jedenfalls hat der Maximilian dann noch ein Jahr in der Uniklinik in Kiel gelegen, wo er aber im Prinzip nur noch seine Hülle beatmet worden ist. Sein Herz-Kreislauf-System funktionierte wieder, aber nur unter der Höchstgabe von Medikamenten. Ach, ich verstehe. Er war auch nicht mehr ansprechbar. Und ist dann verstorben? Dann wurden die Medikamente abgeschaltet, nachdem festgestellt worden ist, dass er wirklich hier und tot ist. Ja. Und dass die Organe nicht mehr arbeiten. Ja, und das war wahrscheinlich dann auch die richtige Entscheidung. Ja, ich habe mich auch mit anderen Ärzten noch beraten, weil ich habe mir auch schwere Vorwürfe gemacht, dass man das so schnell abgeschaltet hat. Aber es war ja gar nicht so schnell, wie du gerade gesagt hast. Ja, 24 Stunden finde ich ist ganz schnell. Ah, nach 24 Stunden? Ja, ja. Das hatte ich gerade falsch verstanden. Mhm. Ja. Was hast du mit dem Zimmer von ihm gemacht? Das ist noch genauso, wie es war. Gehst du da oft rein? Mittlerweile nicht mehr so oft. Am Anfang bin ich schon oft reingegangen. Mhm. Aber im Moment habe ich so eine Phase, da kann ich das gar nicht mehr. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr dieses Zimmer doch bald abräumen würdet. Vielleicht wäre es gut für dich auch noch mehr Abschied zu nehmen von... Er ist ja in deinem Herzen sowieso und in deinen Gedanken. Ich muss das aber ganz langsam Schritt für Schritt. Ja. Und ich habe mir ja auch Trauerbegleitung gesucht, weil allein hätte ich das sowieso überhaupt gar nicht geschafft. Mhm. Mhm. Hast du im Moment immer noch eine Trauerbegleitung? Ja. Bist du auch in Kontakt mit den verwaisten Eltern? Kennst du das? Ja, das kenne ich, aber ich habe mehrfach angerufen, aber das ist im Moment noch nicht mein Part. Ich bin mit der Mutter der Tochter, die verstorben ist, in Kontakt. Mhm. Wir können uns das ist ja wichtig. Schon mal ein bisschen stützen. Ansonsten mussten halt, also was mir eben auch so bewusst geworden ist, bei dem Prozess, wir bekommen jetzt auch die Beerdigungskosten erstattet, weil es ist ja in unserer Gesetzgebung so, es steht drin, wenn ein Mensch einen anderen zu Tode bringt, dann muss er für seine Beerdigung sorgen. Mhm. Und dementsprechend bekommen wir die Beerdigungskosten. Mhm. Aber alles andere, was der Tod von Maxi mit sich gebracht hat, die Kosten, die ich dafür alle, weil ich bin halt leider, kann ich zu meiner Hausärztin gehen und sagen, hier hilf mir mal oder so. Und ich musste also schon andere Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist alles mein Privatvergnügen. Die mit Kosten verbunden sind, die keine Kasse übernommen hat, das musstest du dann bezahlen. Ja. Also es gibt kein Schmerzensgeld dergleichen, wurde euch nicht zugesprochen. Nein, das ist ja im Prinzip sicherlich als Schmerzensgeld, das sind ja Kosten, die ich bezahlt habe. Natürlich, ja. Ich weil Schmerzensgeld würde sowieso nichts bringen, weil das ist so viel Geld gibt es gar nicht auf der Welt. Das ist schon klar, aber manchmal gibt es ja so Urteile, dass den Hinterbliebenen eine gewisse Summe zugesprochen wird. Ja, ja. Nein, man ist als Opfer schon ziemlich allein gelassen. Man das glaube ich. Wenn man sich nicht selber irgendwie bewegt, passiert überhaupt gar nichts. Peter, mein tiefes Mitgefühl. Mein ganz tiefes Mitgefühl. Und ich glaube, ich möchte es jetzt abschließend nochmal sagen. Ich glaube, es ist gut für dich und eure Familie, wenn ihr wenn ihr euch vorsichtig von solchen Äußerlichkeiten wie einem Zimmer und den Gegenständen trennt. Ich glaube, dass das hilft, mit der Trauer etwas besser sie verarbeiten zu können. Bei dir hast du ihn sowieso. Ich glaube, es ist einfacher, Abschied zu nehmen, und es ist schon schwer genug, Abschied zu nehmen, als wenn du immer wieder all das siehst und damit konfrontiert wirst von ganz früher. Ich möchte dir gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das ist Magdalena heute Nacht. Dann könnt ihr noch in Ruhe weitersprechen und vielleicht auch noch ein paar Dinge beraten, was zu tun ist. Ja, ja. Also ich habe mit Psychologen eigentlich nur Pech gehabt. Na siehst du, vielleicht ist es ganz gut, wenn du mit Magdalena mal sprichst und vielleicht kann man da ein bisschen was gut machen. Ja. Liebe Petra, von Herzen alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir und deinem Mann, deiner Familie. Ich danke dir. Und bitte leg auf und Magdalena ruft dich gleich an. Okay. Alles danke. Gute. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer und hier ist Marika und Marika ist 55. Guten Morgen, Marika. Guten Morgen, Domian, und danke, dass du meinen Anruf genommen hast. Domian, ich habe eine alte Mutter, 90 Jahre alt, mit langsam erkennbarer Demenz seit ungefähr anderthalb Jahren. Und ich bin bei ihr seitdem auf einem bleibenden Besuch seit anderthalb Jahren, habe mein ganzes Leben zu einem kompletten Stillstand gebracht. Lebst du und allein, erreiche ne? ganz langsam meine seelischen Grenzen, nicht unbedingt meine körperlichen. Lebst du alleine? Bitte? Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Und bist aber jetzt nicht ganz bei meiner Mutter. Ich lebe leider auch noch im Ausland und bin jetzt seit anderthalb Jahren sozusagen wieder das zurückgekommene Kind bei meiner Mutter. Ja. Wo lebst du denn im Ausland? Ich lebe in den USA. Ach, natürlich richtig, alles schwierig, kompletter Lebenswechsel für mich. Ja. Hast du denn eine Familie oder einen Partner in den USA? Ich bin verwitwet. Ah ja. So, das hilft vielleicht ein bisschen jetzt der Mutter behilflich zu sein. Aber was so schwierig ist oder was mich an meine seelischen Grenzen gebracht hat, ist ihr innerer aufgebauter Ärger, ihre Aggressionen, ihre zynischen Beleidigungen gegen mich. Sie ist in einem totalen Verneinungsstatus mit ihrer Krankheit. Ja, Moment, das ist ja vielleicht schon genau das Stichwort. Das ist ja kein böser Wille, das ist ja ein Ausdruck ihrer Erkrankung. Und das stimmt. Das muss man dann ja auch so einordnen, dass es nicht deine gesunde Mutter ist, die so zu dir spricht, sondern die kranke Frau, die das gar nicht weiß, was sie da tut. Ich krieg sie aber leider zu kaum einem Doktor. Sie lässt keine Menschen in ihre Wohnung, keine Hilfe, kein Nichts, kein gar nichts. Und für mich reicht es jetzt auf einmal nicht mehr, dass ich mir 10-mal am Tage sage, die Frau ist krank. Bei mir ist jetzt nur so ein Verpflichtungsgefühl aufgekommen. Und was eigentlich mein Problem ist, denn es wird mein Problem, ich fange jetzt langsam an zu trinken, um die Sache in den Griff zu kriegen. Du hast auch keine Leute mehr hier in Deutschland? Eigentlich nicht. Du bist also ziemlich alleine hier in Deutschland mit der kranken Mutter? So, und den ganzen Tag mit ihr beschäftigt und in der Wohnung der Mutter? Ja. Wie groß ist die Wohnung? Zwei-Zimmer-Wohnung. Ach so, also ganz eng. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Ja gut, aber das ist dann schon auf engem Raum, kann man sagen. Sehr. Man kann sich da nicht aus dem Weg gehen. Das ist kein Haus, kein Garten oder so etwas in der Gegend. Hat die Mutter noch so lichte Momente? Sie hat lichte Momente noch, ja. Und wie ist sie dann? Wie ist sie dann, wenn sie lichte Momente hat? Dann ist sie eigentlich normal, was mir nicht hilft, wenn ich mit ihr alleine bin. wenn ich sie zum Arzt nehme, dann ist das immer so, als ob sie einen lichten Moment hat, kennt ihr Problem und spricht eigentlich von der Vergangenheit, die sie besser im Griff hat als die Tagesroutine. Natürlich, das hat man ja oft bei Patienten dieser Erkrankung. Und die Ärzte erkennen das nicht. Und dann gibt sie sich selber einen Lob und sagt, ach, ich bin alt, aber Gott sei Dank, mein Kopf ist gut. Und damit ist der Doktorbesuch beendet und ich stehe eigentlich wieder da. Ja, aber ein erfahrener Arzt, der sich mit dieser Erkrankung, mit diesen Erkrankungen auskennt, muss das doch genauso durchschauen. Gar nicht, Domian. Ich war bei 2 Neurologen und ich stand total hilflos da und. Also die Neurologen sagen, sie hat überhaupt gar nichts? Nein. Nein, die haben nicht mal wahrgenommen, dass sie sozusagen eine Gedächtnissprechstunde brauchte. Also wenn du meinst, sie ist daran erkrankt, und nehmen wir mal an, sie ist wirklich erkrankt, dann hast du aber zweimal den falschen Griff bei den Ärzten getan. Ja, und das erkennen die Ärzte natürlich. Und da fühle ich mich so frustriert, weil wie kommst du denn zu der Diagnose dann überhaupt? Weil ich sehe, die Frau kann nicht mehr mit Geld umgehen in der Öffentlichkeit. Sie kommt mit ihrer Medizin zu Hause nicht mehr zurecht. Mhm. Sie vergisst zu essen. Mhm. Das sind jetzt mal ganz schnell die 3 großen, groben Sachen, die erkennbar sind, wenn du mit ihr in einer 24-Stunden-Routine bist. Ja. Wie lange lebst du schon in den USA? Oder hast du gelebt, bevor du hierher gekommen bist wieder? Über 30 Jahre. 30 Jahre? Mhm. Wie eng war der Kontakt in diesen 30 Jahren zwischen dir und der Mutter? Schwach. Und wie kam es dann, dass du diesen großen Schritt gegangen bist und bist ganz zurückgekommen nach Deutschland, um bei der Mutter zu bleiben? Kindliche Schuldgefühle, Verpflichtungsgefühle, weil so ein bisschen meine Lebensphilosophie ist, unsere Eltern geben uns unsere ersten 10, 15 Jahre, dann braucht man sich nicht und dann ist Zurückzahlzeit, dass wir Kinder unseren Eltern die letzten 10 Jahre. Was ja im Prinzip auch eine gute Einstellung ist, finde ich. Aber warum war das Verhältnis nicht gut zwischen dir und deiner Tochter, deiner Mutter in all diesen Jahrzehnten? Du, schwer zu sagen, vielleicht war das auch mal ein Grund, warum ich ausgewandert bin. Fragst du mich heute, ob da eine große Mutter-Tochter-Liebe ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, bloß extremes Verpflichtungsgefühl, Zurückzahlgefühl. Ja, hat die Mutter dich mal in den USA besucht? Ja. Das schon? Ja. Und wie war die Stimmung dann, wenn sie zu Besuch war? Höflich, kalt, reserviert, begeistert, aber war ja nicht ihr Territorium, also hat sich richtig höflich, anständig benommen. Will sie denn überhaupt, dass du jetzt bei ihr bist, so nah und so ständig? Das mag sie eigentlich nicht. Das sagt sie auch. Aber wenn sie das nicht mag und wenn es dir zu sehr in die Substanz geht, wäre die Lösung doch ganz schnell gefunden, dass sie in ein Altenheim geht. Hat sie mich 1000-mal drum gebeten, dass ich das nie machen soll. Das hat sie nicht mit ihren Eltern gemacht. Das erwartet sie indirekt von mir auch. Ach so. Und du hast ein schlechtes Gewissen, sie alleine zu lassen, weil da irgendwas passieren könnte, ja, wenn sie. Ich habe ein schlechtes Gewissen, sie allein zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, sie in ein Heim zu stecken. Sie ist noch kein Fall für ein Heim, aber sie kommt alleine nicht mehr zurecht. Naja, Moment, hier sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Sie ist noch kein Fall für ein Heim. Es gibt ja Heime und Heime. Es gibt gute Altenheime, wo Leute schon mit 65 hingehen und sich da sehr wohlfühlen. Es gibt auch nun sehr gute Heime, wo die Leute noch ein relativ auch sehr alte und etwas kränkere Leute auch nur ein eigenständiges Leben haben, aber eben betreut sind. Ich weiß natürlich, wir alle sind sehr vorsichtig mit Heimen, weil man schlimme Sachen schon gehört hat. Mhm. Aber es gibt natürlich auch immer wieder sehr gute, wo die alten Menschen gut aufgehoben sind. Sowas wäre ideal. Aber wenn du sie davon nicht überzeugen kannst, ist das natürlich sehr schwierig. Ich habe mich schon so viel und so gut wie ich kann erkundigt und jeder sagt mir eigentlich, solange nicht eine Demenzdiagnose, Alzheimer-Diagnose schwarz und weiß schriftlich feststeht, ist klar. Kann man so einen Menschen sozusagen Nummer eins gar nicht erstmal zwingen, eventuell überreden. Und das geht eigentlich bei meiner aggressiven Mutter nicht. Gibt es sonst niemanden, der sich um sie hier kümmern kann? Nein, weil die Frau ist schon so alt, ihr ganzes Umfeld ist schon gestorben. Ja, es gibt keine weiteren Kinder. Nein, ich bin das Einzelkind. Ja. Was mich nach wie vor jetzt sehr stutzig macht, ist das Verhalten der Ärzte, bei denen du warst. Ja. Das macht mich ganz, ganz nachdenklich. Ich bin sogar zu den Ärzten privat allein gegangen, als eine Privatkonsultation, sozusagen hinter dem Rücken meiner Mutter. Was sagen die denn, wenn du den Zustand so beschreibst zu Hause? Was sagen die denn darauf? Die haben gesagt, wenn sie mit ihrer Mutter nicht zurechtkommen, dann wohnen sie doch da nicht, dann wohnen sie doch im Hotel, besuchen ihre Mutter und lassen das einfach so auf einer freundlichen Besuchsbasis. Und wenn ich dann sehe oder erkläre, sie kommt nicht mehr klar mit Geld in der Öffentlichkeit, mit allem, das wird unter den Tisch gespielt. Und wenn du nochmal einen dritten Arzt konsultierst? Ja, aber ich brauche dir nicht sagen, Domian, Neurologen, wir reden von 3-4 Monaten Terminen. Nicht leicht, nicht leicht. Es ist ja wirklich ein Dilemma. Eigentlich will deine Mutter gar nicht, dass du da bist. Du sagst, ich gehe schon an die Grenzen, ich kann nicht mehr, ich trinke schon Alkohol. Du fühlst dich völlig einsam hier in Deutschland, weil du hier gar keine Verbindungen mehr hast. Eigentlich ich fühle mich auch frustriert, weil ich in meinem Problem nicht zurechtkomme. Ich erwarte ja kein Wunder. Ich suche bloß Hilfe, wie ich damit umgehen kann. Ich will das Problem meiner Mutter nicht lösen. Ich suche Hilfe, wie ich damit umgehen kann, soll und muss. Ich verstehe. Das heißt, wenn du sie nicht mit Gewalt, und das geht ja auch nicht, in ein Heim bringen möchtest und auch nicht kannst, dann heißt das ja, du musst zumindest in ihrer Nähe bleiben, zunächst. Mhm. Ich sag bewusst in ihrer Nähe, vielleicht gar nicht mal in der Wohnung. Vielleicht ginge das ja auch, wenn du dir eine kleine Wohnung in ihrer Nähe suchst. Ich spinne mal gerade so ein bisschen rum. Und es geht nur, wenn du dir Unterstützung holst von außen. Du musst jemanden haben, der dich stabilisiert und der dich da auch so ein bisschen Weg weist. Sei es, dass du mit Angehörigen zusammenkommst, von Menschen, die auch Angehörige haben, die in dieser Weise erkrankt sind. Sei es, dass du einen Psychologen oder einen Berater an deiner Seite hast. Sonst gehst du vor die Hunde, und das ist natürlich für deine Mutter auch furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob das meine Mutter in dem Sinne so bemerkt, als wie ich es jetzt schon ganz ehrlich bei mir merke. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein Dilemma. Ich habe jetzt herausgehört, dass du auf keinen Fall jetzt zurück in die USA willst. Oder? Ich kann es mir gar nicht leisten. Du kannst es dir nicht leisten? Nicht leisten, sie allein zu lassen. So meine ich das, genau. Das geht nicht. Ich kann es nicht leisten, sie allein zu lassen, weil sie auch kein sozusagen das Pflegepersonal in die Wohnung lässt. Deshalb muss eine Lösung gefunden werden, dass du einen Puffer bekommst für diese schlimme Situation, und woraus du auch Kraft holen kannst. Und vielleicht wäre sogar, wie gesagt, wenn das möglich wäre, wenn du aus dieser kleinen Wohnung da auch raus könntest, dass du jeden Tag zu ihr gehst, aber eben nicht da auch noch wohnst. Da wird man ja dann vielleicht wirklich, geht's an die Grenzen. Wir machen mal Folgendes. Wir werden dich im Hintergrund mal genau spezifisch beraten, was diese Angelegenheit anbelangt. Ich brauche richtig Hilfe für mich, wie mit dieser Situation umzugehen. Genau, das ist genau der Punkt. Und darum werden wir uns jetzt bemühen, Marika. Ich bitte dich aufzulegen gleich. Und dann wirst du angerufen in den nächsten Minuten, kann auch einen Moment noch dauern, von meiner Psychologin, der Magdalena, und alles weiter im Hintergrund. Domian, danke fürs Zuhören. Sehr, sehr gerne, und ich hoffe, dass wir dir ein wenig helfen können. Ich wünsche es sehr. Domian, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema nächste Woche. Unser Hauptthema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt Wasser. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die eine besondere Erfahrung mit Wasser gemacht haben. Also die zum Beispiel im Wasser verunglückt sind, oder Menschen, die andere aus dem Wasser gerettet haben vielleicht. Oder Leute, die wegen Wasser ein schweres Unglück erlebt haben, und auch gerne mit Leuten, die eine besondere Beziehung zu Wasser haben. wenn das auf euch zutrifft und wenn trifft und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, nächste Woche Mittwoch in der Nacht von also Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Wasser und ihr könnt euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich die Nilo 27. Hallo. Hallo. Eine Frau. Ja. Eine Frau mit dem Namen Nilu. Ja, das ist die Kurzform von Nilanti, das ist mein Name. Ah, und das ist ein türkischer Name, arabischer Name? Ein sri lankanischer Name. Ah, ganz weit weg. Genau. Nilu, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin Anfang der 80er Jahre adoptiert worden, 1984 genau, aus Sri Lanka. Mhm. Und ich denke, dass bei meiner Adoption es nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ich würde so weit gehen, dass es wahrscheinlich sogar aktiver Kinderhandel gewesen ist. Also nach dem, was man so spontan halt mit anderen, die Vergleichbares erlebt haben, daraus finden konnte. Du bist adoptiert worden von einer deutschen Familie? Ja. Bist du dort gut behandelt und gut behandelt worden und bist du dort gut aufgewachsen? Also ich sag mal so, im weitesten Sinne ja. Mhm. Es gab auch Situationen, die nicht so schön gewesen sind, aber es hat man sich sehr gut darum gekümmert, dass ich materiell versorgt gewesen bin, dass ich Bildung erlangen konnte und so weiter. Ja, und auch so vom Herzen her waren die nett zu dir? Sie haben ihr Bestes gegeben. Aha, sie haben sich bemüht. Ja. Sagen wir es mal so. Woher hast du denn jetzt die Vermutung, dass da etwas nicht so mit ganz rechten Dingen zugegangen ist damals? Also es war immer so, dass ich mich hier nicht ganz wohl gefühlt habe und auch ein angespanntes Verhältnis zu meiner Adoptivmutter immer schon gehabt habe. Ich wusste immer, ich gehöre hier nicht hin. Und vielleicht war das auch begründet darin, dass also ein Jahr später meine leibliche Schwester auch in dieselbe Familie adoptiert worden ist. Mhm. Und ich dann meine Mutter auch nochmal wiedergesehen habe. Und also deine leibliche Mutter? Ja, genau. Die hast du wiedergesehen? Wie kam das denn dann? Ja, die hat ja meine Schwester, also meine leibliche Schwester zur Welt gebracht. Mhm. Und quasi meine Adoptiveltern wollten immer noch ein zweites Kind adoptieren. Und ja. Wir sind dann daraufhin auch zurück nach Sri Lanka geflogen, um eigentlich einen Jungen zu adoptieren. Ach so, da warst du bei und wie alt warst du da? Anderthalb. Gut, aber kannst du dich ja nicht erinnern an die leibliche Mutter. So ganz flüchtig und dann sind wir alle 2 Jahre im Prinzip wieder hingefahren, so, um die Familie zu besuchen. Ach so. Und da hat sich natürlich auch irgendwo ein Verhältnis aufbauen können. Zur leiblichen Mutter oder zu den leiblichen Eltern? Ganz genau, und zu den Geschwistern natürlich auch, ja. Mhm. Und dann im Jahr 2000 waren wir quasi das letzte Mal als Familie dort. Danach ist die Ehe meiner Eltern hier in Deutschland auseinandergegangen und dementsprechend gab es auch keine großen Familienurlaube mehr oder sonst was. Und da waren wir das letzte Mal auf Sri Lanka und da habe ich das letzte Mal auch die Familie gesehen. Ja. Und habe 2010 dann den Entschluss gefasst, 2011 alleine nach Sri Lanka zu reisen, zu schauen, wie geht's meiner Mutter. Mhm. Also die fehlende Familie auch irgendwo natürlich ein Stück weit ersetzen wollen, die Zeit zurückholen wollen. Kannst du denn die Sprache? Ich habe vor knapp 6 Jahren mal bei dir angerufen und bin auch bei dir in der Sendung gelandet. Und da haben wir uns darüber unterhalten, wie sehr ich meine Mutter vermisse. Das war auch ein Thema bei dir gewesen. Ja. Und danach habt ihr mir ganz viele Adressen geschickt, wo man die Sprache halt lernen konnte, weil ich gar keine Ahnung habe und habe es mittlerweile also wirklich geschafft, diese Sprache auch einigermaßen zu beherrschen. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Wie heißt denn die Sprache? Singalesisch. Singalesisch, ganz normal, ja. Genau. Du glaubst jetzt, dass deine Adoptiveltern für dich oder für euch sehr viel Geld bezahlt haben, um es klar auszudrücken? Ja, ja. Also das ist auch, das widerlegen sie auch gar nicht, das geben sie auch zu. Weißt du, wie viel? Man muss es so sagen, drüben an den Kinderhändler selber, also so bezeichne ich ihn jetzt einfach, sind 2100 D-Mark damals geflossen, an reinem Geld. Aber es ist natürlich auch noch sehr viel im Hintergrund gelaufen, was Schmiergelder angeht. Also, dass der Pass erstellt wurde, dass eine Ausreise überhaupt möglich war Und also ja, natürlich alles, vor Gericht und so, damit es echt aussieht, aber trotzdem. Aber es war eigentlich alles illegal. Ja, ja. Wie viel, weißt du denn, wie viel von diesen 2100 D-Mark, die an den Kinderhändler wahrscheinlich bezahlt wurden, wie viel Geld deine leibliche Mutter oder deine leiblichen Eltern bekommen haben? Ja, und zwar gab es hier in Deutschland auch eine Kontaktperson dafür. Und die hat also den, also ich bin nicht das einzige Kind, das über diesen Menschen vermittelt worden ist, sondern es gibt mehrere. Und die hat also all diesen Eltern vorgeschrieben, wie viel Geld sie an die leiblichen Mütter zu geben haben. Das waren damals 100 Mark, ein Rock, eine Bluse, Kaffee, solche Sachen. Sind denn deine leiblichen Eltern, sind das sehr arme Leute? Ja, sie kommen aus den sehr, sehr einfachsten Verhältnissen. Ja. Als ich sie wiedergesehen habe, haben sie halt allesamt mit also 6 weiteren Kindern in einer Garage, in einer angemieteten Garage gehaust. Nun kannst du die Sprache. Hast du mit deiner leiblichen Mutter dann, jetzt, als du letztens da warst, darüber sprechen können, warum sie das gemacht hat? Ja, Gott sei Dank. Sie ist dem Thema sehr, sehr offen gegenübergetreten. Sie war sehr froh, dass ich zurückgekommen bin. Und sie hat mir dann erzählt, ich habe sie also darauf auch angesprochen und ihr erzählt, welche Erfahrungen ich gemacht hatte. Und sie sagte mir, dass sie bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich weggekommen bin, eigentlich nicht wusste, dass ich abgegeben werden sollte. Also sie hat mich nicht freiwillig gegeben. Wer hat sie denn dazu gedrängt? Also mein leiblicher Vater war verheiratet noch mit einer Frau. Ach so. Und diese Frau hat natürlich sie als Zweitfrau nicht akzeptiert und schon gar keine Kinder von ihr. Wie dramatisch, wie tragisch und wie verwickelt alles. Ja, wir das sind heißt, 5 Geschwister. Das heißt, deine leibliche Mutter ist dann von dem Vater unter Druck gesetzt worden, dass dieses Kind verkauft werden sollte nach Deutschland. Ja, ja. Und das heißt, das hat deiner Mutter in der Seele wahrscheinlich tiefst wehgetan. Ja, sie hat 5 Kinder geboren und 4 davon sind verkauft worden. Aber letztendlich, wie bei aller Traurigkeit und bei allem Drama, ist es doch wiederum toll, dass du und deine Schwester dann ja vermutlich auch, dass ihr jetzt wieder Kontakt zu ihr habt. Ist das ja so? Habt ihr Kontakt jetzt nach wie vor? Ich habe sehr intensiven Kontakt zu meiner Mutter. Ich liebe meine Mutter sehr. Wir haben ein sehr inniges Verhältnis. Meine Schwester hier nicht. Sie mag mit dem Thema nichts zu tun haben wollen. Also sie hört sich das an, was ich ihr darüber erzähle, aber diese Nähe möchte sie nicht für sich haben. Du bist 27 Jahre alt, da kann man ja schon irgendwie einen Beruf haben und auch ein bisschen Geld verdienen. Was machst du beruflich? Ich bin Lokomotivführerin. Du bist Lokomotivführerin? Das ist ja cool. So richtig bei der Bundesbahn? Da habe ich gelernt, ich bin jetzt bei der Nordwestbahn, ja. Aha. Bei der Privatbahn. Gut, da bist du jetzt auch keine reiche Frau, aber du hast dein regelmäßiges Einkommen und wahrscheinlich für deine Mutter bist du eine reiche Frau. Ja, unterstützt du sie auch jetzt ein bisschen finanziell, materiell? Also meine Adoptiveltern haben es mir damals schon vorgelebt. Wir haben die Familie immer unterstützt, wo es ging. Es hat sich im Laufe der Jahre rauskristallisiert, dass monatliche Zuwendungen keine gute Idee sind, weil das Geld halt für sehr viele andere Sachen genutzt wird, außer für die Sachen, die wir wirklich brauchen. Also nutze ich die Gelegenheit, wann immer ich in Sri Lanka bin, um dann vor Ort die Hilfe zukommen zu lassen, die gerade notwendig ist. Ach so, das heißt, wenn du denen Geld überweist, in deiner Mutter, dann verkaufen die unsinnige Sachen? Oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, die Mutter hat keine Handhabe darüber. Also meine Mutter ist Analphabetin. Ach so, verstehe. Hat keine Handhabe darüber. Das wird also mein Schwager dann verwalten. Ah, ja. Dann ist es besser, wenn du es persönlich ihr übergibst oder mit ihr mal einkaufen gehst oder solche Sachen machst. Wird es denn mal möglich sein, dass du deine leibliche Mutter, die ja nun eine sehr arme Frau ist, dass du sie mal einladen kannst nach Deutschland? Ja, das ist das, was ich dieses Jahr plane. Das ist mein allergrößter Wunsch. Das ist ja toll. Ich hoffe, dass es im September also klappt. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß gar nicht genau, welche Behördengänge ich da machen muss. Ja. Aber ich arbeite daran, das mir im Moment anhand des Internets zusammen und natürlich auch das Geld dafür zu sparen, weil ich muss sie dann abholen. Natürlich. Du musst alles bezahlen. Ich sprach auch gar nicht und nix. Aber was für ein Abenteuer, was für ein großes Erlebnis dann für deine Mama, so eine Reise zu machen, zum ersten Mal im Leben zu fliegen und dann in ein ganz anderes in ein anderes Land zu kommen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie ist denn heute dein Verhältnis zu deinen Adoptiveltern? Also ich habe gerade um Weihnachten rum den Kontakt zur Adoptivmutter komplett abgebrochen. Liegt aber jetzt nicht daran, dass ich zu meiner richtigen Mutter so ein gutes Verhältnis habe, sondern einfach, weil sie sehr viele Fehler gemacht hat und auch immer noch tut, sehr viel leugnet und sehr viel lügt. Ja. Deswegen habe ich das ganz abgebrochen und mein Adoptivvater ist leider in die falschen Kreise gekommen, würde ich so für mich sagen. Mhm. Also ich kann damit nicht umgehen, dass er jetzt Zeuge Jehovas ist durch seine neue Frau. Ja. Also hast du quasi, das auch sehr schwer. Hast du quasi die Adoptiveltern jetzt wieder verloren, kann man so sagen. Aber die eigentliche, die leibliche Mutter gewonnen. Die habe ich zurückgewonnen und ich bin das erste Mal ganz, ganz richtig glücklich. Ich habe das Gefühl, es fehlt nichts mehr. Super. Ja. Das finde ich aber wirklich eine ganz, ganz irre und tolle Geschichte, Nilo. Und da drücken wir dir aber die Daumen, dass du die Kohle zusammenkriegst und alles richtig gut organisieren kannst, dass deine Mama nach Deutschland kommt. Und du ihr dann deine neue Heimat auch zeigen kannst. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 48. 48, ja, ist ja noch ein gutes Alter. Ja. Ich hoffe, ich kann mit ihr irgendwann ganz zurückgehen, also dann bei ihr leben. Das ist dein Wunsch, irgendwann nach Sri Lanka zu gehen? Ja, also ganz zurückzukehren, auch durchaus in die einfachen Verhältnisse zurückzukehren, weil ich gemerkt habe, dieser materielle Reichtum hier, den ich natürlich jetzt auch nicht mehr so lebe, aber der hat doch sehr wenig, also was mich in dir gefühlsmäßig weiterbringt. Und dort drüben diese Einsamkeit und dieses wenige haben, aber und die Besitzlose ist und die brauchen vielleicht auch einen Lokomotivführer da unten, dann kannst du da eine Bahn fahren. Ich würde das gerne machen. Ich hoffe mal, vielleicht kriege ich noch eine Chance. Es sind fast nur Männer da. Ja, na klar, das ist noch eine andere Zeit da. Nilo, schön, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, deiner Familie, deiner Mama und hoffentlich geht alles gut, dass sie dann hierher kommen kann. Viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.42 Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit Thorsten und Thorsten ist 23. Guten Morgen, Thorsten. Morgen, Domian. Thorsten, um was geht's? Geht darum, ich komme mit meiner Freundin nicht mehr zurecht. Also wir hängen sehr aneinander, wir lieben uns sehr, aber wir kommen nicht mehr miteinander zurecht, weil wir sind beide drogenabhängig. Wie lange seid ihr zusammen? Fast 3 Jahre. Und welche Drogen nimmt ihr? Ich nehme Heroin ab und, also nicht regelmäßig Heroin, aber Amphetamine nehmen wir regelmäßig zusammen. Mhm. Und das hat sich, seit wir zusammen sind, halt immer mehr vertieft und... Also hat sich das hochgeschaukelt gegenseitig mit der Sucht? Ja. Und ihr kommt nicht miteinander klar? Wir kommen gar nicht mehr miteinander klar. Wundert mich gar nicht, wenn zwei Leute, die auf Drogen sind, ist es äußerst selten, dass man da gut klarkommt miteinander. Wie wär's denn mal mit einer Drogentherapie? Oh, ich habe eine Therapie gemacht, Domian. Ja und, dann machst du noch mal eine. Ich muss jetzt eine machen vom Gericht aus, aber ich krieg sie nicht dazu, eine zu machen. Warum musst du eine vom Gericht aus machen? Die letzte war auch schon vom Gericht aus. Und wieso kümmert sich das Gericht darum? Hast du irgendwie kriminelle Sachen gemacht? Ja, ich habe kriminelle Sachen gemacht. Was denn? Drogen verkauft habe ich. Mache ich jetzt zurzeit nicht mehr. Aber ich habe halt Drogen verkauft. Dafür wurde ich bestraft. Ich saß auch schon in Haft. Mhm. Und jetzt, also ich muss eine Therapie machen. Die habe ich auch abgeschlossen. Also eine Therapie hast du abgeschlossen. Das hat aber offensichtlich nichts genutzt. Das hat nicht genutzt, da hast du vollkommen recht. Wie lange hat die Therapie angedauert? 6 Monate. War das in einer Klinik? Ja, in einer Einrichtung, richtig. Wie erklärst du, warst du denn während dieser Zeit in der Einrichtung clean? Ja. Und wie erklärst du dir deinen Rückfall? Also ich will jetzt nicht sagen, sie hat mich da irgendwie beeinflusst oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte auch, ich wurde da so von überrumpelt, weißt du? Kann man aber vielleicht schon sagen, wenn ich dann nach Hause komme und meine Freundin pfeift sich die Sachen ständig weiter rein, dass man dann natürlich sehr labil unter Umständen ist und umkippt und auch wieder sowas macht. Ja, das siehst du schon richtig, aber das war dieser Käseglockeneffekt. Also ich sag mal, in der Therapie war ich so geschützt. Verstehe, das alte Lied. Und dann Käseglocke weg und dann... So, Einflüsse wieder auf mich, meine Probleme mit meiner Familie und dann habe ich weiter rumkonsumiert. Und sie will keine Therapie machen? Sie will schon eine Therapie machen, aber sie dazu zu kriegen ist ziemlich schwer. Also ich bin ja auch nicht die einzigste Instanz. Mhm. kann man natürlich auch niemanden zu zwingen. Das muss jemand schon. Das weißt du selbst, das muss man selbst wollen. Ja. Willst du denn aus diesem ganzen Dreck rauskommen? Ich würde gerne da rauskommen mit dir zusammen. Also ich. Willst du gerne da rauskommen? Ja. Ja. Ja. So, dann ist das der erste Schritt, in den du jetzt in deinem Leben gehen musst. Egal, was mit der Freundin ist. Wann beginnt die nächste Therapie? Das steht noch nicht richtig fest, aber ich schätze mal ungefähr zwei Monaten wird die bei mir beginnen. Mhm. Das ist natürlich noch eine lange Zeit. Ja, das ist noch eine lange Zeit. Du bist 23 Jahre alt, hast jetzt schon solche Erfahrungen gemacht, die ja schon ziemlich tief unten sind, ne? Jo. Hast du irgendwas gelernt? Nein. Schulabschluss? Nee, ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht und seitdem auch nicht mehr weitergebildet. Mhm. Ich habe gejobbt, mal hier und mal da, aber nichts gelernt. Ich würde mal sagen, höchste Eisenbahn, was aus dem Leben zu machen, aus dem eigenen. Bisher hast du dein Leben weggeschmissen. Ja, vergeudet, wie man so schön. Völlig vergeudet. Ja. Aber das ist noch nicht zu spät. Du bist erst 23 Jahre alt. Weißt du, wenn das ihr beiden euch nicht versteht, hängt mit Sicherheit mit der Sucht zusammen, mit den Süchten zusammen. Das weiß ich, dass ich mein Leben auch, also ich möchte wirklich arbeiten, ich möchte auch eine Ausbildung machen, aber die Drogen hindern oder hemmen mich dann. Ja, deswegen musst du für dich entscheiden, dass du da wirklich raus willst. Wie finanziert ihr eigentlich die Drogen? Du hast gerade schon sowas gesagt, von wegen, du hast gedealt. Wie läuft das bei deiner Freundin? Wie finanzieren wir die Drogen? Also, ja, ihre Eltern, meine Eltern unterstützen uns mehr oder weniger schon mal mit Geld. Also jetzt nicht regelmäßig, dass sie uns, aber die wissen jetzt auch nicht, dass das Geld für Drogen ist. Also, ach so. Bei denen ist das dann für Miete oder Lebensmittel angeschrieben. Unsere Eltern wissen zurzeit, also von beiden, die Eltern wissen nicht, dass wir zurzeit noch Drogen nehmen. Aber was denken die denn, ihr wohnt ja zusammen, ne? Ja, richtig. Ja. Was denken die denn, was ihr so den ganzen Tag macht, wenn ihr nicht arbeitet? Also sie hat vor kurzem erst ihren Job verloren. Mhm. Ich bin schon seit längerem jetzt arbeitslos. Mhm. Ja, was die denken, ist eine gute Frage, Domian. Also ich habe zu meinen Eltern eigentlich gar kein Verhältnis, ein ganz, ganz schlechtes. Ach so, aber dennoch geben die ein bisschen Kohle ab und zu. Ja, das ist dann aber auch für die ihr Anteil. So. Ach so. Die also, geben ein bisschen Geld und dann ist haben sie Ruhe. Getan. Ja, so ungefähr. Ich würde an deiner Stelle Folgendes machen, Tomsko. Also wir beide sind uns völlig einig, dass du in deinem Leben durchgreifen musst und dass du wieder unbedingt diese Therapie musst. Ja. Und wenn du hoffentlich dann rauskommst, dass du irgendwas lernst oder dich noch weiter qualifizierst. Ja. Ich würde an deiner Stelle, auch wenn ich, wie ist dein Gefühl noch zu der Freundin? Ich liebe die über alles. Du liebst sie über alles. Ich würde alles für die geben. So. Ich würde, auch wenn ich sie über alles noch lieben würde, würde ich sagen, wir haben nur eine Chance, wir beiden, wenn du auch in eine Therapie gehst. Wir beide haben nur eine Chance ohne Drogen. Und wenn sie das nicht macht, dann musst du dich von ihr trennen. Sie wird dich immer wieder runterziehen. Ich glaube nicht, dass du die Kraft haben wirst, wenn du jetzt wieder in eine Therapie gehst und du kommst zurück und wirst wieder mit diesem alten Leben konfrontiert, dass du dein Ding durchziehst. Glaube ich nicht. Das ist die Bedingung. Diese Bedingung musst du ihr stellen. Ja. Ich liebe dich, aber nur ohne Drogen. Das ist schwer. Ich weiß, alles ist schwer, aber das musst du machen. Ja. Gibt's keine Diskussion. Das ist der einzige Weg. Ja. Wenn man in eine Sucht ist, hilft nur eine radikale Einstellung und ein radikales Gehen. Sonst kannst du es vergessen. Du hast es ja nun schon wieder erlebt, wie du rückfällig geworden bist. Ja, klar. Und es wäre schön, wenn du in den nächsten Jahren ein gutes Leben führen würdest, was du bisher nicht geführt hast. Ich weiß auch, dass durch die Therapie, dass das nur radikal geht. Also es geht nicht mal in so ähnliche Etappen, nur ein bisschen weniger, genau. Ein bisschen weniger oder so. Wenn, dann muss man direkt. So. Stell diese Bedingung an sie und an eure Liebe. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist der einzige Schritt. Und dann musst du es schaffen, dich von dieser Frau zu distanzieren, wenn sie sich nicht von den Drogen distanziert. Ja. Ja, das ist, da hast du vollkommen, also ich weiß auch, dass das so ist, Domian. Und da kommt für mich der schwerende Punkt dazu, sie ist auch so die einzigste Person für mich. Also wie gesagt, zu meinen Eltern habe ich gar kein Verhältnis so, und ich habe auch keine Freunde. Ich verstehe. Von denen habe ich allen distanziert und das ist so die einzige. Ich verstehe, das macht das Ganze alles noch schwieriger und ist mir völlig klar, dass das alles extrem mühsam ist. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ja. Es wird euch alles weiter kaputt machen. Die Drogen werden euch weiter kaputt machen. Und sie machen ja schon euch kaputt. Du merkst es ja. Du sagst ja, es funktioniert nicht zwischen euch beiden. Nein, es funktioniert nicht. Also auf keinen Fall. Mehr kann ich nicht sagen, Thorsten. Wirklich nicht. Ich habe dir das gesagt, was du wahrscheinlich selbst weißt. Ja, aber manchmal ist es gut, das von irgendjemandem mal nochmal von außen zu hören. Gott sagen, es ist gut, dass man da mal noch eine Meinung zu hört. Also. Chris, jetzt noch eine Meinung. Wir rufen dich nochmal jetzt gleich zurück. Einverstanden? Ja. Sehr, sehr gerne. Ja. So, für den harten Weg, der vor dir liegt, wünsche ich dir viel Kraft und alles Gute. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal telefonieren könnten. Ja. Und du mir hoffentlich dann was Gutes erzählen kannst. Ja, das wäre. Lieber Thorsten. Ja. Alles Gute und wir melden uns gleich. Ja, gut. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao. Und hier ist die Selma. Und Selma ist 31. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Selma. Ach, um was geht's? Bin ein bisschen aufgeregt. Ja, legen wir los. Um was geht's denn? Und zwar geht's darum, ich habe vom 15. auf den 16. Februar mein Kind verloren. Ja. War in der 14. Woche schwanger. Ja. Und das Embryo, sage ich mal, hat sich nicht so entwickelt, wie es sollte. Und meine Gynäkologin hat auch gesagt, dass das eine Fehlgeburt wird. Ja. Weißt du, was die Ursache für diese Fehlgeburt letztendlich war? Dieses Embryo hat sich nicht gut entwickelt. Also, aber warum weißt du nicht? Ich wog zu der Schwangerschaft 43 Kilo ungefähr, war selber sehr, sehr dünn und sehr schwach. Und ja, das Kind hat nun keine Vitamine nicht von mir kriegen können. Die Embryo, und dadurch ist das halt nicht so, wie es in der 14. Woche sein sollte. Es war noch am Anfang und das ist einfach so geblieben. Also das hat sich nicht entwickelt. Ja. Und die Ärztin hatte mir auch gesagt, dass es eine Fehlgeburt werden würde und das ist halt auch von Mittwoch auf Donnerstag die Nacht passiert, dass ich es zu Hause selber verloren habe hier. Und das ist genau exakt auch so passiert, wie die Ärztin das vorher gesagt hat. Die Ärztin, die hat mich halt ambulant ins Krankenhaus geschickt, wurde untersucht und haben sie mir einen Termin für den nächsten Tag gegeben, für eine ambulante OP. Und die haben mich nach Hause geschickt, weil ich auch noch ein Kind zu Hause habe von 1,5 Jahren. Und ich habe auch gesagt, ich kann nicht hier bleiben, ich muss nach Hause. Und dann ist das halt auch die Nacht passiert und ich bin auch dann sofort ins Krankenhaus, hab das Stück Fleisch, sag ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, mitgenommen. Entschuldige, wenn ich dich das so als Mann, der da keine Erfahrung hat, wenn ich dich frage, wie leitet sich so eine Fehlgeburt an und wie ist das dann genau passiert zu Hause? Ich habe Schmerzen gehabt im Unterleib, also ich habe richtige Schmerzen gehabt. Dachte aber, das ist halt, weil ich das den ganzen Tag hatte und das ist in der Nacht schlimmer geworden und ich hatte starke Blutungen gehabt. Ja. Und auf einmal waren diese Schmerzen weg. Also ich habe wirklich einmal so Luft geholt, gehustet und die Schmerzen waren weg. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich eingeschlafen bin oder ich war einfach nur froh, dass die Schmerzen weg waren. Und dann bin ich irgendwann wieder wach geworden, bin ins Bad und dann fiel es runter. Achso, das heißt, du hast in deinem Slip lag es drin? Genau. Ja. Wie groß war es ungefähr? Ein bisschen größer als eine Faust. Also aber immerhin. Eine Männerfaust, sage ich mal. Immerhin. Das heißt, konntest du alles schon so erkennen? Den Kopf und die Hände? Ich habe da nicht hingeguckt. Ich hatte so viel Angst gehabt, ich war so überrascht. Und ich hatte ein Handtuch auf den Fußboden gelegt gehabt, wegen der Blutung halt. Und dann habe ich sofort gewickelt und habe mir das gar nicht angeguckt. Weil eine Männerfaust ist ja schon, ich hatte es jetzt mir kleiner vorgestellt, das ist ja schon... Nee, das war groß. Ich habe mir das auch kleiner vorgestellt, aber es war groß. Dann hast du das eingepackt ins Handtuch und bist dann in die Klinik gefahren. Und dann habe ich meine Schwägerin geholt, die wohnt unter mir. Und die hat das angeguckt und dann habe ich, wie gesagt, ich mich angezogen, geguckt, dass mein Kind versorgt ist, weil das war morgens 4 Uhr war das, 4, 5 Uhr. Und dann bin ich ins Krankenhaus und die wussten da schon, dass ich komme. Also die haben mich für 7 Uhr erwartet für die OP. Dann haben sie mich halt sofort geholt und dann, also ne, dann die Ärztin kamen und dann... Aber Entschuldigung, du bist dann mit dem, ihr seid mit dem Auto gefahren? Ich bin mit dem Taxi gefahren. Und dann hast du, hast du im Taxi das tote Embryo im... Ich habe das in der Tüte gehabt, also der Taxi war raus, ich weiß, was das war. Aber ich habe es einfach mitgenommen, das war irgendwie so eine Kurzschussreaktion. Ich habe gesagt, das muss ich mitnehmen, weil was soll ich damit machen? Hier zu Hause wegschmeißen? Und dann hast du es denen in die Klinik gegeben und was haben die damit gemacht? Und die Ärztin hat sich das angeguckt und meinte so, ja, das ist das. Und die hat auch gesagt, dass das gut ist, dass ich das mitgebracht habe. Also ich fand das gut. Du hast es in der Klinik dir auch nicht angeguckt? Nein. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich konnte das nicht. Ich habe das weggetan und in dem Moment, wo es runterfiel, hatte ich nur mal diesen Blick gehabt, aber dann habe ich sofort eingepackt und ich habe mir das auch nicht mehr angeguckt. Ich habe das grob angepackt und in ein Tuch, also mit dem Handtuch in die Tüte und habe das auch im Krankenhaus sofort der Ärztin gegeben. Ich wollte das gar nicht mehr sehen und... Hat das Krankenhaus, hat es dann behalten wahrscheinlich? Und ja, die haben das, die entsorgen das ja wahrscheinlich dementsprechend, wie die das halt machen und... Ja, und meine Sache ist einfach so, ich habe das halt dann auch, meine Freundin, die haben mich halt angerufen, wie es mit der Schwangerschaft ist, denen habe ich das halt am Telefon erzählt und die haben alle gesagt, du bist so gefühlstot, du zeigst keinerlei Reaktion, du erzählst so, als ob du ein paar Schuhe kaufen wärst und wie ich damit umgehen könnte und ich habe mit dieser Sache, ich kann mich nicht dran erinnern, geweint zu haben, also ich weiß das nicht, meine Schwester sagt auch, irgendwann explodierst du und irgendwann kriegst du einen Nervenzusammenbruch. Es dir denn schon leid? Ja, doch. Also es tut mir leid, wenn ich daran denke. Und diese Donnerstage sind immer so die schlimmen Tage für mich, von Mittwoch auf Donnerstag. Und das ist ja gar nicht so lange her. 15. auf 16. Ja. 2. ist ja noch gar nicht so lange her. Merkst du denn so in den letzten Tagen vielleicht, dass du vielleicht noch mehr und intensiver dran denkst? Ja, ich kann seit ein paar Tagen nicht mehr richtig schlafen. Ich bin wach. Ich glaube ja, und das habe ich auch gelernt hier in der Sendung von vielen, vielen Anrufern, wenn man etwas Schockartiges erlebt hat, und das hast du ja erlebt, du hast ja dein faustgroßes Kind ist ja auf dem Klo, auf den Toilettenboden gefallen, kann man ja so sagen. Sind die Menschen, wenn die so etwas erlebt haben, oftmals ganz kühl? Die erzählen, auch wenn jemand einen Angehörigen verloren hat zum Beispiel, das habe ich ja auch schon gemerkt, dann sind die Leute ganz, die erzählen das ganz sachlich und ohne Emotionen. Genau. Und in der Tat kommt dann nach einer gewissen Zeit, bricht dann das Gefühl aus den Menschen heraus und sie sind ungeheuer traurig und weinen und so weiter. Ja, also ich weiß, ich meine ältere Schwester, die habe ich das halt auch so erzählt und die hat auch zu mir gesagt, irgendwann explodierst, also irgendwann kommt das. Und hast du Angst davor? Ich weiß nicht, weil ich habe Angst, dass mir das mitten am Tag passiert. Ja. Oder was weiß ich, wenn ich im Bus sitze oder wenn ich im Supermarkt bin auf einmal, ne? Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Du hast gerade gesagt, dass du so extrem wenig gewogen hast oder immer noch wiegst. Bist du magersüchtig oder? Nein. Ich muss dazu sagen, ich lebe eigentlich in der Türkei. Ja. Und mein Mann ist auch dort und ich bin wegen der Schwangerschaft hier hingekommen, weil ich selber einen angeborenen Herzfehler habe. Ja. Und durch die Gesundheit und dies und das ist mir jetzt einfach lieber, wenn ich mein Kind hier zur Welt bringe. Habe ich mit meinem ersten Kind auch. Ach so, wegen der medizinischen Versorgung, dass du hier in besseren Händen bist. Verstehe. Genau. Und in der Türkei ist es einfach so, dass das Land, das tut mir einfach nicht gut. Ich stimme da immer rapide ab. Ich bin hier immer gut, normal. Und dort ist das immer so, dass ich immer dort sehr schlecht, also mein Gewicht einfach nicht halten kann dort. Ja. Ich nehme da immer sehr schnell ab. Achso, so kommt das. Dann so ein Zusammenhang gibt es da. Genau, das ist das. Also erstmal gut, dass du angerufen hast, dass man einmal so darüber spricht. Und ich glaube, dass deine Gefühlsreaktion im Moment vielleicht sogar relativ noch normal ist und erklärbar ist. Was dann passieren könnte und wie du dich selbst dann auffängst, das wird dir erstmal eine Psychologin erklären, da die Sendung ohnehin vorbei ist. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und Magdalena wird dich gleich anrufen und dir die entsprechenden Ratschläge geben. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Tschüss, Selma. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Moritz Güldenring. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Gute Nacht. Tschüss.